Hello again, my good friend. Wieder mal hallo, meine lieben Freunden. Hope you slept well. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. I'm going to speak a little bit more about what I have already mentioned briefly. Ich möchte noch einmal über das Thema reden, wo wir schon angeschnitten haben. Because I really believe it's key in the kingdom of. Weil ich wirklich glaube, das ist so wichtig, dass es Schlüssel ist im Reich Gottes. The motive of using the gift. Und das ist die Motivation, die Herzenseinstellung, wie wir diese Gaben brauchen. Fascinating how the Bible is written. Und wisst ihr, ich finde es so faszinierend, wie die Bibel geschrieben wurde. The Bible has never been written in chapters and chapter and verse. Denn wisst ihr, die Bibel wurde nie in Kapiteln und Versen geschrieben. In fact, chapters and verses haven't even been added that long ago. Denn diese Kapitel und Versen wurden erst seit kurzem hinzugefügt. In the beginning, Paul simply wrote a letter, so did all the other authors. Weil am Anfang hat Paulus einfach einen Brief geschrieben, so wie auch alle anderen Autoren. They never wrote in chapters and verses. Und sie haben nie in Kapitel oder Versen geschrieben. Some of those chapter and verse divisions are good, but a lot of them are very, very bad. Ein paar dieser Kapitelabteilungen sind gut, aber viele davon sind schrecklich. Bad. Also wenigstens meiner Meinung nach sind sie gar nicht gut. 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14 should have never been divided. Zum Beispiel 1. Korinther 12, 13, 14 hätte nie getrennt werden dürfen. I believe that it's a really bad division. Und ich denke, dass das eine ganz schlechte Abteilung ist. Wieso? Because Paul talks in 1 Corinthians 12 about the body and the gifts. Weil im 1. Korinther 12 spricht Paulus über das Leib und die Gaben. Paul talks in 1 Corinthians 14 again about all the gifts. Und im 1. Korinther 14 spricht er nochmal über all die Gaben. But in verse 13 he talks about love. Im Kapitel 13 redet er über die Liebe. But he still mentions the gift. Aber er erwähnt da auch die Gaben. And you can have all the faith. It doesn't use you if you have, don't have love. Er sagt, du könntest allen Glauben haben, wenn du nicht die Liebe hast, dann nützt es dir nichts. He talks about the gift of faith. Und er redet auch über die Gabe des Glaubens. All revelation, all prophetic knowledge. Und er sagt auch, du könntest alle Weissagung, Geheimnisse und Erkenntnis haben, es würde dir nichts bringen. I believe that the whole three chapters should be. Also ich glaube, alle diese drei Kapitel sind zusammen, sollten nicht getrennt sein. Und ich glaube, der Schlüssel zu den Gaben des Heiligen Geistes, der wahre Schlüssel neben dem Glauben, is found in 1 Corinthians 12, verse 31. Finden wir in 1. Korinther 12, 31. There Paul is talking about the gift. Und dort redet Paulus über die Gaben. And then he says, but earnestly desire the best gift. Aber dann sagt er, strebt eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Look at this. Und schau. Yet I show you a more excellent. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. That's the last sentence in chapter 12. Das ist der letzte Satz im Kapitel 12. So what's the more excellent way? Also was ist der weit vortrefflicheren Weg? The whole next few verses in chapter 13 he talks about love, love, love, love. Die ganzen nächsten Versen im Kapitel 13 spricht er über Liebe, Liebe, Liebe. In chapter 14 he goes back again talking about the importance of the gift. Und dann im Kapitel 14 geht er zurück und redet wieder über die Gaben. But look how he does that. Aber schau, wie er das macht. In verse 1 he says, pursue love and desire spiritual gifts, especially that you may prophesy. That's chapter 14 verse 1. Im 1. Korinther 14, 1, da schreibt er, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. So what does this mean? Also was bedeutet das? Paul is saying, you need the gifts, guys, you need the gifts, you need the gift. Paulus sagt, hey Leute, ihr braucht die Gaben wirklich. They never forget that the most important thing when using the gifts is true selfless love. Aber er sagt, vergesst nie, dass wenn ihr euch ausstreckt nach diesen Gaben, dass die Hauptmotivation die Liebe sein muss. You know, when I understood this, this was an incredible, like a key that turned everything around. Und wisst ihr, als ich das verstanden habe, war das wie ein Schlüssel, der sich in mir umgedreht hat. Ja. Ich war sehr jung. Just began starting a first church. Ich habe gerade die erste Gemeinde angefangen zu gründen. And I was driving to a Wednesday night meeting. Und ich fuhr zu einem Treffen, das wir jeweils am Mittwochabend hatten. A group of about 30 people that were newly saved people. Und wir hatten eine Gruppe mit 30 Leuten, die ganz frisch errettet waren. And we were teaching them the elements of the Christian faith. Und wir haben die Elemente des christlichen Lebens gelernt. Driving about 20 minutes to the service. Und ich fuhr ungefähr so 30 Minuten zu diesem Treffen. I was driving to this service, all these prophetic words came for all the individual people. Und als ich da so an das Treffen fuhr, da kamen all diese prophetische Worte für die einzelnen Personen. Und ich war so aufgeregt. Such a great meeting. Ich habe gedacht, wow, das wird so ein gutes Treffen sein. It's a brand new Christian, you're gonna get a powerful prophetic word from me. Und jeder ist ja ganz ein neuer Christ und wird ein kraftvolles prophetisches Wort von mir kriegen. Und der Herr sagte, Reinhard, never ever think. Denke nie mehr, I will give you a prophetic word so that you will look great, dass ich dir ein prophetisches Wort gebe, dass du groß rauskommst, or that the atmosphere it meeting will be good, oder dass die Atmosphäre des Treffens gut sei. I only do it because I truly love these people. Ich mache das nur, weil ich diese Leute wirklich von Herzen liebe. And I want to share my heart of love with them. Und ich will meine Liebe und mein Herz mit ihnen teilen. And he said this to me. Und dann sagte er mir das. He said, "Don't be a prophet who can hear my voice very well." Er sagte, sei nicht ein Prophet, der meine Stimme so gut hören kann. Doesn't feel my heart. Aber mein Herz nicht spürt. He, the prophet that feels my heart. Sei ein Prophet, der mein Herz spürt. Express that. Und es ausdrücken kann. Do you know that was a literally it was a game changer in my life. Und das war wirklich etwas, was mein Leben für immer verändert hat. Is what happened. Und das ist, was passierte. I've been in many, many places. Ich bin an vielen Orten gewesen. Where inside of me was this feeling. Wo in mir dieses Gefühl war. I am so tired of being chased by people to get another prophecy. Ich bin es so müde, dass die Leute mir nachjagen, um eine neue Prophetie von mir zu kriegen. Go to bed. I wanna just have a little break. People leave me alone. Ich möchte einfach ins Bett gehen und schlafen. Leute, lass mich in Frieden. And I remembered. Aber dann erinnerte ich mich. Love is the key to the gift of the Spirit. Liebe ist der Schlüssel für die Gaben im Heiligen Geist. Myself quietly in my own heart. Und ich sage zu mir selber in meinem Herzen. I said, Lord. Ich sage, Herr, you love these people so deeply and so much. Du liebst diese Leute so tief und so fest. You really want to feel your heart for these precious people. Ich möchte dein Herz für diese kostbaren Leute fühlen. So the moment this was my attitude. Wisst ihr vom Moment an, dass das meine Haltung war? I felt the heart of. Habe ich das Herz Gottes gespürt? And I released the word. Und habe das Wort Gottes freigesetzt. Tomorrow we'll talk a little. Morgen werden wir noch ein bisschen mehr darüber reden.